Convinced of their greatness, the Nazis filmed every moment of the Reich. Die Aufstellung ist perfekt. Now, with the help of AI and expert lip readers, das bleibt unter uns. We're finally able to hear their most private conversations. Ist es so schwer, einen guten Plan umzusetzen? Wir müssen es loswerden. Ich sollte Sie filmen. The Masters of the Reich, Monday to Thursday at 11 on Viasat History.